von der Kneipe nach Haus gekommen. Wird meine Alte erstmal rangenommen. Wird 13 liegen und im Stehen. So wird auch schnell die Nacht vergehen. Vollgesoffen ohne Frau. Hauptsache, Mann ist blau. Mit Kameraden sitz ich hier. Wir trinken am Rhein unser Bier. Am nächsten Morgen schmeißt ich sie raus. Noch so ne Nacht, die nehm ich nicht in Kauf. Sie soll doch ruhig zum anderen gehen. Ich kann diese Nymphe nicht mehr sehen. Vollgesoffen ohne Frau. Hauptsache, Mann ist blau. Mit Kameraden sitz ich hier. Wir trinken am Rhein unser Bier. Endlich von der Alten weggekommen. Wird erstmal ein Schluck aus der Flasche genommen. Dann geh ich in die Kneipe rein. Denn besoffen sein, das ist fein. Vollgesoffen ohne Frau. Hauptsache, Mann ist blau. Mit Kameraden sitz ich hier. Wir trinken am Rhein unser Bier. Mit Kameraden sitz ich hier, wir trinken am Rhein unser Bier. Vollgesoffen ohne Frau, Hauptsache Mann ist blau. Mit Kameraden sitz ich hier, wir trinken am Rhein unser Bier.